Hallo und herzlich willkommen zum 18. Conancast. Heute die letzte Ausgabe vor unserer hoffentlich wohlverdienten Sommerpause dann, die rund 2 Monate andauern wird. Heute haben wir uns noch einmal das Thema um Band 67 und da besonders Fall 205 mit der Organisation ausgesucht. Und das heute neben mir dabei einzig und allein der Christian. Tag. Ja, und dann würde ich sagen, da das ja heute ein News-Podcast ist, fangen wir dann auch gleich mal mit den News für diese Woche an. Da wäre ja zum einen Kapitel 740, das die Auflösung des Falls um den Dämonenhund darstellte. In diesem Fall, der schon seit einigen Wochen hier online ist oder lesbar ist, da hält Conan spektakulär den Dämonenhund auf, als er gerade Ran und Kasua und auch die weiteren Anwesen angreifen will. Und Heiji klärt dann den ganzen Fall um den Dämonenhund auf und dass es eigentlich nur eine Figur ist, die über einen Hund gezogen wurde. Und der Täter war dann auch einer aus der Familie Inubushi oder wie sie heißt. Das war Tomoaki. Ich fand die Auflösung eigentlich recht primitiv, wenn ich ehrlich bin. Hätte mir da irgendwie was Spannenderes vorgestellt und glaube jetzt auch nur, dass Aoyama irgendwie kurz vor seiner Pause, jetzt ja 2 Wochen andauerte, wie viele von euch sicherlich wissen, nur schnell eine Auflösung hinzaubern wollte und irgendwie nicht richtig noch was dahinter gesteckt hat, so wie es bisher im ganzen Fall eigentlich immer so war. Ja. Dann Goshu Aoyamas Pause, der hat sich jetzt ja 2 Wochen lang zurückgezogen und kein weiteres Kapitel für die Shonen Sunday geschrieben oder gemalt, gezeichnet und war da, glaube ich, in Frankreich, soweit ich weiß, auf einer Expo oder so. Bin da nicht genau darüber informiert, aber auf jeden Fall war er nicht zu Hause und konnte daher auch nicht weiter zeichnen an der Serie. Da ist voll die große Japan-Convention in Paris. Da habe ich gesehen, dass Kassé Frankreich in Facebook immer voll die Bilder gepostet hat. Und ich denke mal, das ist sehenswert. Und deswegen lohnt sich, hat sich halt für ihn gelohnt, aus Japan darüber zu gehen. Ah ja, wusste ich gar nicht so. Also Robby hat auch versucht, also unser Administrator bei uns im Wiki, er hat versucht, da auch ein Autogramm irgendwie von Aoyama zu bekommen, aber hat es dann doch nicht geschafft. Irgendwie waren, gab es glaube ich nur 100 Autogramme oder so. Das war ziemlich begrenzt. Ja, dann erscheint noch Band 69 in Japan, schon sehr bald. In unserer großen Sommerpause wird das sein. Und zwar am 18. August 2010. Wie immer 11 Kapitel, die wurden bisher auch noch nicht im Anime umgesetzt und so weiter. Ich erspare mir es jetzt mal hier groß darüber zu spoilern. Ich kenne die Kapitel alle, aber ich will euch nicht die Handlung vorwegnehmen. Der Band wird dann auch im April 2011 voraussichtlich hier in Deutschland erscheinen, wenn denn EMA so geplant mit der Veröffentlichung der Bände vorangeht. Oder es kann ja auch sein, dass sie Bände vorher schon veröffentlichen als geplant. Und daher ist es vielleicht April 2011, wenn dann Band 69 auch zu uns nach Deutschland kommen wird. Dann gebe ich mal an Christian ab, der jetzt hier über die Anime-Episoden noch berichten will. Ja, vor längerer Zeit ist die Episode 577 gelaufen. Ich und Philipp haben wir uns die japanisch reingezogen. Und ja, auf jeden Fall ist das keine spannende Episode, das ist nämlich ein Filler. Und Filler sind meistens nicht spannend. Und das war eigentlich, der Verdächtige war schon von Anfang an klar. Und und das ist einfach irgendwie langweilig und da hat man gemerkt, dass es nicht von Goshu Aoyama ist. Also da geht es in dem ganzen Fall um Glühwürmchen und das sind die Detective Boys, Professor Agasa und so vor Ort und schauen sich da Glühwürmchen an und dann wird irgendjemand umgebracht und der Täter befindet sich eben im nahen Umfeld von dem Opfer und das war eigentlich dann von Anfang an klar. Also nicht sehenswert. Und dann eben kommt es umso sehenswerter, dafür sind die Episode 578 und 579. Und wenn dieser Cast erscheint, auch die 580 dann. Denn da geht es um Da gibt's ein Wiedertreffen mit der schwarzen Organisation zu Waru Okiya und Shuichi Akai. Und da kommen wir später darauf zu sprechen. Und das ist sehr sehenswert. Also wir fangen jetzt mal an zu bewerten, oder? Ja, also was ich nochmal sagen kann, bei der Episode 579 hatten die nur eine Einschaltquote von 6,7%, 7,6%. Das ist eigentlich relativ wenig, wenn man das mal so vergleicht mit früheren Episoden, wo die dabei Episode 345 und so 15% oder so hatten. Das war ein riesiger Marktanteil und jetzt, ja. Also die Episode 577, wie du auch schon angedeutet hast, fand ich genauso langweilig wie du. Ich dachte erst, dass es so ein ganz spannender Fall wird, aber war dann doch nicht so. Naja. Ja, der Titel war schon von Anfang klar und ich weiß nicht. Ich fand ihn nicht sonderlich gut, genauso wie du. Vor allem, man merkt gleich, dass es eine Filler-Episode ist, wenn man sich die ersten 5 Minuten anguckt, was Conan und so da machen. Ja. Das ist eigentlich schon total fillermäßig. Ja. Naja, ich finde es irgendwie schade, dass die Einschaltquoten so gering sind. Ich glaube, das liegt aber auch an dieser daran, dass das nicht als Special gesendet wird, sondern so zerstückelt und naja. Ich habe mir jetzt heute zum Beispiel die 580 auch nicht reingezogen, weil ich den Manga eben jetzt hab und dann lese ich lieber da weiter. Anstatt irgendwie so eine zerstückelte Light-Version von der Handlung zu haben. Stimmt auch wieder. Naja, ich habe mir die Episode heute auch angeguckt, weil ich den Band vorher schon hatte und dann habe ich mir mal ein bisschen noch so genau angeguckt, wie das denn im Anime so ist, weil ich jetzt auch gerade im Wiki einen Artikel dazu schreibe. Dann gucke ich mir mal genauer die Unterschiede zwischen Anime und Manga an, damit ich da auch mal ein bisschen was drüber schreiben kann. Konnte ich bisher eigentlich noch nie, aber jetzt fange ich damit mal an. Wird Zeit. Ja. Ich glaube, soweit war es dann auch mit den Episoden, oder? Jupp, ich gebe an dich ab. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit dem Charakter-Contest. Der ist ja jetzt vorbei, schon ziemlich lange. Seit einem Monat oder so, glaube ich schon. Wir haben, glaube ich, aber noch nicht über den Sieger berichtet. Oder irre ich mich da jetzt? Egal. Shinichi Kodo hat auf jeden Fall gewonnen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Hat gegen Heiji im Finale nicht knapp, sondern mit großem Vorsprung gewonnen. Und das war eigentlich auch schon vorauszusehen. Natürlich, wenn Shinichi im Finale ist, dass der dann da auch gewinnt. Der hat ja in einem Viertelfinale Conan ganz spektakulär rausgehauen. Und ja, dann musste leider auch Okiya im Achtelfinale auch schon raus. Gegen Jin war das, der dann natürlich im Viertelfinale gegen Heiji verloren hat. Und dann gewinnt Heiji noch nicht mal. Das ist ganz mies. Das lasse ich nicht gelten, Heiji. Naja. Ja, was man auch mal erwähnen könnte, ist, dass unser Newsblog jetzt ein neues Logo hat. Da lief ja schon seit einiger Zeit ein Wettbewerb bei uns im Forum, dass jeder ein Forum, sage ich denn hier, ein neues Logo erstellen konnte und das dann noch zur Wahl stellen konnte. Und da wurde halt unter allen Benutzern abgestimmt. Und letzten Endes hat dann das Logo gewonnen, was jetzt auch auf der Seite schon zu sehen ist. Das ist von unserer Conancast-Moderatorin Sarah entworfen worden. Herzlichen Glückwunsch überhaupt nochmal, wenn sie das hier nachhört. Ja, ich finde das ziemlich gut und habe auch für das Logo von Anfang an gestimmt. Dadurch gab es leider einen kleinen Fehler mit der Kalenderfunktion, den bitte ich zu entschuldigen. Der ist aber nicht so gravierend, dass ich jetzt unseren Administrator hier aus dem Urlaub holen müsste, finde ich. Er hat gesagt, er macht's nachher, das wird dann irgendwann Ende August oder so gelöst werden. Naja. Ja, ich denke mal, soweit war es dann auch mit den kleineren News für diese Woche. Dann ist natürlich Band 67 hier ganz groß erschienen. Da werden wir jetzt gleich im Hauptthema nochmal drauf eingehen und dann auch die einzelnen Fälle genau unter die Lupe nehmen. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Hauptthema. Ja, Band 67 ist ja eigentlich mal wieder ein größerer Fall, in dem es auch wieder um, ein größerer Band meine ich natürlich, in dem es auch mal wieder um die Organisation geht. Das ist ja schon ziemlich spektakulär, dass die Organisation war jetzt ja seit 10 Bänden ungefähr nicht mehr dabei. Und jetzt taucht sie endlich mal wieder auf. Bisher übrigens auch der letzte Fall um die Organisation, auch im japanischen Manga. Von daher sind wir jetzt, kommen wir jetzt auch endlich in den Genuss dieses Falls, der eigentlich auch mit 5 Kapiteln ziemlich kurz gehalten wurde. Ja, neben diesem Fall um die Organisation gibt es auch noch einen kürzeren Teil um die Gothic Lolita, die ja im letzten Band schon angefangen wurde. Und auch noch geht es um den Fall um Kobayashi und Shiratori. Da werden wir nachher nochmal genauer drauf eingehen. Erst einmal könnte ich nochmal kurz auf das Cover eingehen. Das finde ich eigentlich ziemlich, ja, wenn ich ehrlich bin, schlecht für diesen Band. Das ist da vorne drauf zu sehen, das Feuerwerk aus dem Fall um Kobayashi. Ich hätte es besser gefunden, wenn die da irgendwas mit der Organisation oder so raufgepackt hätten, so ein Kaufhaus oder so, aber naja, lass die das machen, wie sie wollen. Ich hätte es auf jeden Fall besser gefunden. Und dann hinten im Schlüsselloch ist noch Chianti oder wie auch immer man diesen Wein ausspricht, zu sehen. Das finde ich gut. Nur Korn fehlt noch irgendwann mal. Der kommt bestimmt auch beim nächsten Fall mit Organisation hinten drauf. Dieses Mal hat ja auch Shianti oder wie sie heißt, eine größere Rolle gespielt. Kann ich gut verstehen, dass sie hinten drauf zu sehen ist. Ja, für alle, die sich die Band jetzt kaufen und auch schon frühere Bände gekauft haben, denen sollte man sagen, dass der Band jetzt 6,50 € statt 6 € oder statt 5 € kostet. Eine ziemliche Frechheit, wenn ich ehrlich bin, aber naja, geht es Ich halt um freue die mich nicht drauf. Organisation. Ja, 6,50 €. Mann, Mann, Mann, das ist eine Preissteigerung um, was weiß ich, das war schon neu, schon um 20% und jetzt nochmal von 6 € kann ich mal schnell errechnen. Das müssten dann 8% oder so nochmal sein. Eieiei. Oh mein Gott. Ja. Ja, 6,50 € ist schon ziemlich hoch, wenn man sich die ganzen Bände alle kauft. Ja, auch wenn man muss ja sowieso schon 66 Bände kaufen eigentlich, wenn man alle haben will, und dann noch 67 dazu. Da kommt man schon auf eine ganz schön hohe Summe, muss man ehrlich mal sagen. Ja, ich kann ja gleich nochmal ansprechen, dass mir im Band auch noch mehrere Fehler aufgefallen sind. Das ist eigentlich so der erste Band auch von Conan, den ich live im, ja, live im japanischen Manga mitverfolgt habe. Und dann ist mir natürlich jetzt erstmal aufgefallen, dass dieses Kaufhaus aus dem Organisationsfall Baker Kaufhaus heißt. Und zwar nicht Baker mit EIKA, sondern mit AKER, angelehnt an die Baker Street, wo ja Sherlock Holmes wohnt. Im japanischen Manga heißt das eben Baker, also umgeschrieben mit EIKA. Ja, das ist. Da ist mir gleich mal aufgefallen, dass die das früher auch schon immer so gemacht haben. Das ist mir bisher gar nicht so bewusst gewesen, aber das. Tja, wurde bisher wahrscheinlich immer so gemacht. Und war ein Fehler, den sie jetzt einfach wiederholen, damit es wahrscheinlich nicht auffällt, irgendwie so. Hätten sie aber mal von Anfang an richtig machen können, wenn ich das jetzt gleich mal so sagen darf. Ja, und dann natürlich noch einige grammatische Fehler mit dem Genitiv. Aber die rechne ich hier nicht so hoch an. Da sonst ist alles richtig. Dann bedanke ich mich bei EMA für diesen tollen Band, der auch, ja. Ach ja, auf der Rückseite ist auch noch ein kleiner Fehler mit Akai und Borwin und sowas habe ich da gelesen. Ja, da steht ja drauf, aber dort finden sich auch noch ganz andere Herrschaften ein. Shuichi Akai, Subaru Okiya und auch Jin. Ja, zumal findet sich Jin gar nicht im Kaufhaus ein und Akai wurde da bis auch noch nicht gesehen, soweit ich das gesehen habe. Das ist nämlich gar nicht Akai, das ist nämlich jemand anders. So. Ja. Das ist vielleicht der Beweis schon, dass es Akai ist. Ja. Da müssen wir erstmal gucken, wie es auf dem japanischen Manga drauf stand. Den habe ich überhaupt nicht. Na, Also, du schade. glaubst, die 5 Ferien, die fallen doch gar keinen normalen auf, oder? Ja. Der Rest auf jeden Fall im Manga ist richtig. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal genau auf den Inhalt ein, damit wir dann auch am Ende noch ein bisschen genauer über den Fall mit Organisation sprechen können. Und da wird jetzt Christian erstmal mit dem Fall um die Gothic Lolita anfangen. Ja. Alles klar, wir haben jetzt schon bei der Besprechung von Band 66 den Anfang davon besprochen und der Go die Goffi-Glorita-Aufklärung, ja, wer hätte es. Auf jeden Fall, die haben dann eben in der Toilette hier die Leiche gefunden, so hat es ja aufgehört dann quasi im Band 66 und dann haben eben die Ermittlungen angefangen und dann hat auf jeden Fall auf dem Handy des Opfers hat dann eine Frau angerufen, die im Café sitzt, die eben vorhin im Café Colin und so getroffen haben, gesehen haben zumindest. Und sie war anscheinend mit dem Opfer verabredet. Und ja, irgendwie einige Indizien haben quasi gegen sie gesprochen, aber so eine Sache hat eben das Ganze rausgerissen, dass sie quasi im Café war und auf der Toilette, die 30 Minuten davon entfernt liegt, lag eben das Opfer und das war einfach zeitlich nicht möglich, dass sie da sie umbringt, aber dass da ein Trick dahinter steckt, das weiß jeder geübte Conan-Leser und Ja, genau. ist doch so, oder? Ja, wer kommt noch sonst als Tatverdächtiger in Frage? Entweder Selbstmord oder diese Frau. Also, ja. Ja. Also anders. Das war natürlich klar. Und das lag dann daran, die hat sich einfach umgezogen in der Zwischenzeit und ja, und es war gar nicht sie, die, es war gar nicht das Opfer, das zuvor im Café war, sondern das war sie selber in Verkleidung und hat damit irgendwie, hat damit Coquereau übers Licht, hinters Licht geführt und so weiter und die Ermittler. Und Colin musste natürlich den Fall dann am Ende lösen mit dem schlafenden Coquereau. Und genau so ging dann das Ganze zu Ende. Ja, schlafender Kokoro, endlich mal wieder nach langer Zeit. Haben die Fans damals lange darauf gewartet und jetzt kam er endlich mal wieder. Haben sich schon einige gefreut und dann kam er im Band ja auch gleich noch mehrmals hinterher. Ne, einmal noch beim späteren Fall dann um die Organisation. Ja, dann ging es weiter mit dem Fall um Kyoso Daita, wie er im deutschen Manga heißt. Ich dachte immer, der hieß andersrum. Also Daita Kyoso, weil ich den Namen im japanischen Manga gelesen habe und dann haben die da ja immer den Vor- und Nachnamen vertauscht, was ziemlich verwirrend ist. Habe ich eigentlich auch immer umgedreht, aber diesmal habe ich es irgendwie vergessen, deswegen habe ich mir eingebrannt, dass der Daita Kyoso heißt. Naja, egal. Ja, die Detective Boys treten auf und treffen dann auf diesen Mann, der davon redet, dass es halt immer noch einen Morgen gibt und dann wird ihm seine Brieftasche geklaut und dann bekommt Conan die halt wieder zurück, weil er den Täter stellt, der dann aber flüchten kann. Dann zählt er die Scheine davon aber nicht nach und so weiter. Und dann lädt er deswegen die Detective Boys in Keksladen oder Kuchenladen oder so ein. Und dort hat er dann gesagt, dass er sich extra noch ein Ticket gekauft hat für morgen, für das Fußballspiel, weil er sowohl Hideo als auch Higo von Big Osaka und Tokyo Spirits mag. Aber die beiden spielen natürlich nicht mit. Das war schon ziemlich verwunderlich. Und dann verabredet er sich auch noch mit einem Mann in Tokio wieder. Um 19 Uhr. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil er natürlich von Osaka nach Tokio länger braucht als eine Stunde. Und von daher, ja, dann will er auch noch von Conan die Auflösung zu einer Fernsehserie haben, die morgen im Fernsehen läuft. Ja, das alles macht. Ja, und falls ihr euch fragt, warum ich euch das jetzt alles erzähle, nämlich Kyoso Daita will Selbstmord begehen in der Baker Station und um Geld für seine Tochter oder sein Enkelkind zu bekommen, das an einer Erkrankung leidet. Und hat sich da angetrunken und will jetzt vor den Zug springen, um da Geld zu bekommen von der Versicherung, da die das dann für einen Unfall halten würde. Aber Conan hält den Mann dann sehr spektakulär auf, indem er sagt, das wird aber sehr weh, so vom Zug überfahren zu werden, meine ich. Und dann hält er auch an und springt nicht davor. Und dann finden sie das Los wieder für die Lotterie, das er verlegt hatte. Und das hat er ganz viel Geld und will sie nicht mehr umbringen und alles ist gut. Und dann erzählt er am Ende des Falls noch, dass er sogar einen Banküberfall, dass ihm ein Banküberfall in den Sinn gekommen wäre, um aus seiner Finanznot herauszukommen. Und als die Detective Boys das hören, da erinnern sie sich sofort an den Banküberfall in der Taito Bank, wo dieser Mann dabei war, der wie Akai aussah. Und das ja, erzählen sie dann Conan und der ist natürlich ganz aufgebracht. Und dann geht es im nächsten Fall auch direkt weiter mit der Organisation. Und da gebe ich jetzt ab an Christian. Los geht's da mit einer Szene im Auto, da fällt Wodka irgendwie ein, dass der eine Dokumentation gesehen über diesen Banküberfall eben und hat eben im Fernsehen dann noch was gesehen und da fiel ihm ein Mann auf, der wie Akai aussieht. Er selber hat gemeint, das ist Zufall. Chin hat da aber mehr daraus interpretiert und fand eben, dass das irgendwie ein Zufall ist, ne? Dass die Taito Bank, die ist nämlich in der Nähe von diesem Hochhaus da, wo eben Ding ist, wo eben dieser Fall mit diesem Typen mit Pisco, genau, dieser Fall mit Ja, Pisco im war. Hydro City Hotel war das. Genau, Hydro City Hotel und ja, da hatte nämlich Ai alias Shio gesehen und ja, aufgrund dieses Vorfalls meint er eben, dass das kein Zufall ist. Und ja, und das ist eben der Auftakt von dem, was jetzt gleich passiert und was Colin und das, was jetzt passiert, erklärt euch jetzt Philipp. Ja, genau. Und zwar sind Conan, Ran und Kogoro zu Hause und essen da erstmal was. Dabei erwähnt Ran Akai, also Akai ist ja auch japanisch und heißt Rot, aber Conan interpretierte halt daraus, dass es um Shuichi Akai gehen könnte. Aber dann stellt sich so raus, dass Ran einen Auftrag für Kogoro hat, entgegengenommen hat, in dem es um 13 rote T-Shirts geht, also eben Rot Akai. Und sie dann morgen in die Sportabteilung des Baker-Kaufhauses kommen sollen. Da die Stimme aber der Person nicht so ganz herausgehört werden konnte, will Kokoro den Fall ablehnen, aber da sie gerade von dem Geld, das schon was essen, das als Vorschuss kam, müssen sie dann doch hingehen. Ja, und so sind sie halt am nächsten Tag dann im Baker-Kaufhaus und suchen halt diesen Mann dann, der ihnen einen Fall geben will, aber sie finden ihn eben nicht und fragen halt die Verkäuferin und die weist sie dann auf Jody und Camel hin, die beide nach dem Mann suchen, den sie damals auch in der Taito Bank gefunden haben, anhand des Markenzeichens, da wäre die Baseball Cap mit dem Markenlogo aus diesem Kaufhaus. Ja. Da erinnert sich Conan natürlich daran, dass, nee, als sie dann weggehen, um andere Verkäufer zu befragen, stellt Conan der Verkäuferin die Frage, nach was denn Jody überhaupt gesucht hätte. Und dann erklärt halt die Verkäuferin Conan, dass es halt um einen Mann mit Brandnarben ging und da erinnert sich Conan natürlich sofort wieder an Kapitel 699 mit dem, als die Detective Boys auch angaben, dass sie den Mann gesehen hätten. Und ja, als dann er auch Conan und so weiter weggehen, dann kommt noch Subaru Okiya und fragt dann auch die Verkäuferin noch einige Fragen, die wir aber im Manga selber nicht mitbekommen und auch im Anime uns verwehrt bleiben. Genau. Dann, ja, der stellt dann halt der Verkäuferin einige Fragen und Jody und Kamel sind dann einige Zeit später wieder unterwegs. Kamel ist aber auf der Toilette und sieht dann beim Händewaschen im Spiegel vor ihm den Mann längs gehen, den Jody gesucht hat, mit der Mütze. Und rennt ihm natürlich hinterher, aber da er halt nichts davon wusste, dass Jody nach diesem Mann sucht, der wie Akai aussieht, ja, dauert halt ein bisschen lange und er kommt halt nicht so schnell hinterher und dann ist er auch schon wieder im Kaufhaus verschwunden. Aber jetzt weiß Kamel auch, dass Jody auf der Suche nach Akai war oder nach dem Mann war, der halt Akai so ähnlich sieht. Ja, derweil wartet Jody natürlich draußen und die nimmt da ein Getränk zu sich. Und als sie das Getränk dann wieder auf diesem Untersetzer oder was auch immer das ist, abstellt, dann merkt sie, dass der geknickt ist. Und ja, dann dreht sie den um und guckt sich den mal genauer an und dann sieht sie darauf eine Nachricht verschwinde sofort von hier, hier ist es nicht sicher, von, ja, sie assoziiert das mit Akai, dass er ihr eine Nachricht hinterlassen hat, dass sie sofort von hier verschwinden soll. Ja, und dann sind halt Kogoro, Ran und Conan auf der Etage immer noch und warten auf den, ja, Klienten von Kogoro, aber der taucht immer noch nicht auf. Und dann wollen sie halt auch das Kaufhaus jetzt verlassen. Aber ehe sie den Fahrstuhl benutzen können, finden sie eine Tasche und fragen sich dann, was da drin sein könnte. Und da kommt von hinten auch so ein Mann und der sagt ihnen, dass sie das lieber nicht anfassen sollten, da darin eine Bombe ist. Er selber wurde auch mit Bomben versehen. Und ja, es Kogoro soll den Mann aus oder die Frau ausfindig machen, der die immer wöchentlich T-Shirts an das Kaufhaus sendet oder an ihn selber. Der befindet sich auf dieser Etage und wenn er nicht ausfindig gemacht wird, dann explodieren die Bomben. Ja, jetzt ist halt genau der Fall, um den es hier auch ging, als Kogoro, als den Ran Kogoro erzählte. Und auf dieser Etage sind auch Okiya und der Mann aus dem Fall mit der Taito Bank, den ich nicht für Kai halte, aber der halt so ähnlich aussieht. Ja. Ganz panisch wollen die ganzen Leute natürlich alle flüchten, als Kogoro ihnen das erzählt, aber dann kommt schon ein bisschen Rauch aus den Kartons raus, die an Rolltreppen und Fahrstuhl angebracht sind. Und Kogoro schafft es dann, die Horde auch wieder, oder die Menschenmasse zu beruhigen. Und nimmt sich dann dem Rätsel der 13 T-Shirts an. Unten im Kaufhaus fragt Jody einen weiteren Verkäufer nach einem Mann mit dieser Mütze und der gibt auch an, dass er den Mann gesehen hat und der gerade eben aus dem Kaufhaus rausgegangen sein soll, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Ja, dann kommt Camille von hinten und erzählt Jody davon, dass er eine Begegnung mit dem Mann hatte auf der Toilette. Und erwähnt dann auch, dass es sich um eine Falle der Organisation handeln könnte. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf eingehen, ob das denn wirklich eine Falle sein könnte und unsere Theorien dazu preisgeben. Ja, Jody erklärt Camille dann auch, dass sie eine Nachricht bekommen hat von Akai und so weiter. Und dann sehen sie auch das Sondereinsatzkommando, das dann halt anrückt und versucht, einen Fall oben im Kaufhaus bei der Geiselnahme irgendwie zu ja, befreien und ja, unterdessen finden halt Conan und Kogoro diverse Hinweise auf den Täter oder den Sender. Ich will es ja auch nicht zu viel erzählen. Ich glaube, da fange ich schon wieder zu sehr an und gehe ins Detail. Ihr könnt euch den Mann ja einfach selber kaufen, würde ich sagen. Ja, dann sieht man nochmal kurz draußen die Organisation. Ja, wie sie auf den wie sie auf Akai warten und ja, bis dann rauskommt und Chianti den dann erschießen kann. Hier hat Chianti eben die erwähnte große Rolle, die ich am Anfang schon nannte, dass sie da halt hier Akai erschießen soll, wenn er rauskommt. Genau, und im Kaufhaus oben, dann wieder auf der Etage, da kommen halt Conan und Kogoro der Lösung immer näher. Und Jody, erfährt dann unten auch, dass die Etage gefangen genommen wurde und sie dann auf einem Foto, das ein anderer Mann unten gesendet bekommt, diesen Mann wieder, halt, den sie sucht. Und ja, da kommt es halt oben zur Auflösung des Falls. Nachdem aber Subaru Okiya und den Mann gesehen hat, der ja für Akai gehalten wird von vielen, da gibt es halt. Und dann kommt halt Okiya auch zur Auflösung des Falls. Und nachdem er dann Akai gesehen hat, oder diesen Mann, guckt er nochmal, geht er ins Café auf dieser Etage und guckt raus und sieht dort eben Chianti und unten auch den Porsche 356a von Jin. Und dann lässt er halt ein sehr berühmtes oder wichtiges, vielleicht für die kommende Handlung, und wir sind uns ziemlich sicher, dass ein wichtiges Zitat wird fallen. Und das wäre, nachdem die Verkäuferin ihn vom Fenster weglocken will, aber den Kerlen, die in ihrem Versteck nervös auf die Beute lauern, würde ich in dieser brenzlichen Situation am liebsten einen heißen Kaffee servieren. Ja, ich fand den in der japanischen übersetzten Version zwar ein bisschen besser, aber nun gut. Ja, dann bekommt Kogoro eine SMS von einem zugeschickt, in dem auch die Lösung des Falls steht. Wird dann aber von Conan wieder zum schlafenden Kokoro, was ich ja auch schon sagte. Und dann wird halt der Fall aufgelöst. Ziemlich verwirrend, wie ich finde. Ich habe den nicht so ganz verstanden. Ich würde sagen, ihr lest euch das mal selber nach, wenn ihr da genauer wissen wollt, wer denn nun der Täter ist. Das lasse ich einfach auch mal offen, wer der Täter ist. Das dürften eigentlich schon alle wissen jetzt hier, nachdem es so viele Tatverdächtige gab, nämlich die ganze Etage. Genauso Ja. schwer wie die letzten Fälle mit dem Glühwürmchen und mit der Gothic-Lolita. Genau, die waren alle richtig schwer. Also, aber die danach sind ein bisschen schwerer, die dann auch im Band 68 kommen, da kann ich euch schon mal sagen, dass das da ein bisschen wieder eure grauen Zellen mehr herausfordert. Ja, dann ist der Fall eben aufgelöst und dann hat Kogoro halt diese SMS bekommen, die dann auch Conan sieht, in dem die ganze Auflösung des Falls drin steht. Sogar einige Informationen, die Conan gar nicht so bemerkt hatte. Und dann will er natürlich einen Absender wissen. Das natürlich so eine schlaue Person ist natürlich immer gut, wenn man die kennt oder so. Und dann kommt Ran halt auf die Idee, dass sie einfach eine SMS zurückschickt mit dem Inhalt Danke und dann klingelt es auch bei einem in der Etage, was Conan natürlich nicht für möglich gehalten hätte. Er sieht natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dieser Mann erklärt dann, dass halt diese Person mit der Brandnarbe und der Mütze sein Handy ausgeliehen hat und jetzt runtergegangen ist und ja, diese SMS geschickt hat. Genau, dann rennt Conan runter und wird dann aber von Jody aufgehalten, als er unten ist. Die meint, dass die beiden auf der Suche nach derselben Person sind, nämlich Akai, hat sie gut erkannt. Ja, und dann taucht doch Kamel auf und er erzählt, dass er auch Shianti und den Porsche vorm Kaufhaus gesehen hat. Da fällt Jody und Conan natürlich nur Jin ein, was auch sonst, und wenn er eine Scharfschützin ist, dann erst recht. Sie wollen natürlich beide jetzt ja, diesen Mann vor dem Tod retten, der ja droht. Ja, dabei wird aber Jody schafft es nicht, Akai aufzuhalten, da sie gegen Okiya stößt. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall schafft sie es nicht, ihn aufzuhalten. Das gelingt dann erst später durch Conan. Aber jetzt kommt er raus und da trifft er auch schon wieder auf die Organisation. Und da kann jetzt Christian nochmal was zu erzählen. Ja, also das Ganze, also auf jeden Fall, nachdem eben dieser Fall gelöst ist, stürmen die alle auf dem Chaoshaus raus. Und vorhin haben sie eben noch einen Scharfschützen auf dem gegenüberliegenden Gebäude gesehen und drunter einen Porsche, der Jin gehört. Und da oben war eben Chianti und die hat eben Akai gesucht und wollte ihn erschießen quasi. Das war eben der Auftrag von Jin und Kerr war eben auch in dem Auto drin und hat eben von Jin gedroht bekommen, dass wenn das wirklich Akai ist, dann stirbt sie eben. Und dann eben, wenn die ganze Masse stürmt raus und dann also hat Chianti Shuichi gefunden, also den angeblichen Shuichi, weil Philipp glaubt ja nicht, dass es er ist. Ist er auch nicht. Und genau, eben dann hat Jin noch ein wenig gewartet, weil die quasi noch hat irgendwie noch drüber nachgedacht. Dann hat Shuichi eben Chianti einen Blick zugeworfen und ja, dann ist sie eben kurz erschrocken quasi und hat es Jin weiter gesagt und irgendwie ist dann die ganze Menge wieder ins Kaufhaus zurück und quasi komplett aufgewirbelt und somit hat Chianti ihn verloren aus dem Fadenkreuz und ist quasi entkommen. Der Trick war eben, dass Conan irgendwie rumgerufen hat, dass quasi aufgrund dieses Vorfalls im Kaufhaus jeder einen 10.000-Euro-Gutschein oder so bekommt im Kaufhaus. Yen, Yen. Yen. Euro gibt's da nicht. Ja, das ist mir klar. Und ja, auf jeden Fall, das war dann. Jetzt sind wir da alle rein und der Trick ist dann eben, ja, Subaru ist er aufgefallen, dieser Trick, und hat Conan darauf angesprochen und das heißt, das Ganze quasi glimpflich ausgegangen in dem Kaufhaus. Ja, mehr Genau, und gab's da gar nicht. dann spricht Subaru auch nochmal Oder Conan fragt Subaru, warum er denn im Kaufhaus sei. Und er hat sie einfach gesehen, weil er vorher in der Taito Bank war, wo ja auch dieser Fall war, wo zuerst mal dieser Typ gesehen wurde, der wie Akai aussieht. Er hat dort mal einen Mann gesehen, auch in der Reportage, die Wodka gesehen hat, wahrscheinlich. Und ist dann dorthin. Aber hat sich dann so rausgestellt, dass es doch nicht der Mann war. Also er hat den Mann auch heute im Kaufhaus gesehen, aber es hat sich so herausgestellt, dass es nicht die Person war, die er eigentlich gesucht hatte. Ziemlich verwirrend, aber wenn es Akai sein sollte, dann erzählt er hiermit, dass es nicht Akai gewesen sein sollte, was dann darauf schließen würde, dass es ein Organisationsmitglied ist, also Okia. Ich glaube, ihr habt es nicht wirklich verstanden, was ich jetzt gerade erzählt habe, aber hört euch einfach Sehr fünfmal an, dann unlogisch. versteht ihr das. Ja. Ja, also ich kann es nochmal ganz logisch erklären, weil ich versuche es mal. Also, Okia war in der Taito Bank, weil er eine Reportage gesehen hat, in der er den Mann gesehen hat. Also den Mann, der damals in Banküberfall verwickelt wurde. Er war dort, um Nachforschung anzustellen, ist dann aber rausgegangen wieder. Und da er dann halt Conan und Kokoro gesehen hat, die ins Baker-Kaufhaus gegangen sind, ist er denen gefolgt, um mal Hallo zu sagen, angeblich. Und dann hat er dort auch auf der Etage eben diesen Mann wieder gesehen. Und es stellt sich dann halt so heraus, dass das nicht der Mann war, für den er ihn hielt. Also es war ein anderer und nicht der, den er eigentlich dachte, dass er es wäre. Also, wenn er jetzt dachte, es wäre Akai gewesen, aber es ja nicht war, dann müsste er eigentlich ein Organisationsmitglied sein, der halt vor Conan und so vortäuschen will, dass es halt nicht Akai ist. Habe ich jetzt einfach mal so interpretiert, ich weiß nicht. Es stellt sich natürlich die große Frage heraus, wer das war. Ich glaube, es war dieser Mann. Die Identität bleibt natürlich weiterhin ungelöst und noch bis heute ist es im japanischen Manga noch nicht geklärt. Noch nicht ganz, auch noch nicht ansatzweise geklärt, wer es ist. Man hofft ja immer noch weiter auf neuen Fall mit der Organisation, aber der kommt noch nicht. Und auch Kapitel 741 wird das nicht sein, denn laut zuverlässigen Quellen hat Robby jetzt im Newsblog bekannt gegeben, dass es da um die Polizei geht, nicht um die Organisation. Und zwar mit Kobayashi und Shiratori wieder, wo wir gleich wieder beim Thema wären. Nämlich der nächste Fall mit Fräulein Kobayashi ist verliebt und so weiter und so fort. Da geht es nämlich darum, dass wieder ja, Kobayashi und Shiratori ineinander verliebt sind. Sagt ja eigentlich den ganzen Titel der Kapitel immer schon, aber ja. Shiratori ist eben nach dem Fall in Band 66, glaube ich, war das, in Kobayashi jetzt verliebt und warnt ihn per Handy eben darüber, dass es halt ein Handtaschendieb in der Gegend sein soll und sie auf jeden Fall aufpassen soll. Dann tauchen die Detective Boys auf und verabreden sich mit Kobayashi zu einem Feuerwerk, das am Abend ist. Und ja, dann treffen sie sich und dann rennen die Detective Boys auf einmal weg und Kobayashi ist alleine dort. Und dann, wie es sein sollte, trifft sie dann halt auf einen, hört sie dann halt eine Diskussion um zwei Personen, wo sie dann halt genauere Nachforschung anstellen will. Und dann findet sie dort eben eine Leiche vor. Der Täter beobachtet sie noch kurz, aber rennt dann weg. Und dann taucht noch Conan auf und erkennt, dass der Täter bis vor kurzem hier war, aber er kann ja halt keine genaueren Indizien feststellen und so weiter. Und dann wird Kobayashi eben aufs Polizeipräsidium eingeladen, um dort als Zeugin ja, ein paar Aussagen zu geben. Und dann wird sie natürlich gleich von Yumi und Shiba mit Sato verwechselt, die sehen sich auch beide ziemlich ähnlich. Aber Shiratori kann das dann als Irrtum herausstellen und dann wird sie halt zu diesem Thema befragt und ja, es stellt sich halt nichts Besonderes heraus. Aber sie hat ja halt die Stimme der Täterin oder des Täters gehört. Sie bezeichnet sie selber als Täterin, weil sie halt die Oberweite gesehen hat, den langen Pferdeschwanz, und es war auch mehr so eine weiblichere Stimme. Ja, dann lädt halt Shiratori drei Verdächtige ein, die durch Takagi ausfindig gemacht wurden, und nimmt halt die Stimmen der drei Verdächtigen auf, zwei Frauen, ein Mann, und spielt die halt Shiratori vor. Aber da diese ja eine Pause hatte, während die drei Verdächtigen angehört wurden, sieht sie Sato im Polizeipräsidium und auch ganz viele andere Polizisten. Und seitdem denkt sie halt eben, dass Shiratori sie nur liebt, weil sie halt so ähnlich wie Sato aussieht. Ja. Sie ist dann auch ziemlich wütend, und als sie sich die drei Tatverdächtigen anhören soll, hört sie sich nur zwei an, den Mann nicht, weil sie halt so schnell wie möglich von da weg will und nichts mehr mit Shiratori zu tun haben will. Aber der sucht sie dann am nächsten Tag auch wieder auf, und zwar an der Schule, und will jetzt auch erklären mit der Bücherei und so weiter, wo sie den ja gesehen hat, in der Bibliothek, wo sie früher mal aufeinander getroffen sind, aber Kobayashi will davon nichts wissen. Und ja, so endet das dann, dass Kobayashi wegläuft. Und dann sieht man am Ende des Falls noch eine schwarze, mysteriöse Person um die Ecke gucken, die wahrscheinlich der Täter ist. Und die hat es wahrscheinlich jetzt auf Kobayashi abgesehen, da sie ihr Gesicht ja gesehen hat. Und es geht jetzt halt darum, die zu verteidigen. Und der Fall wird dann Ende des Bandes, Anfang Band 68 aufgelöst, der dann ja im Dezember 2010 erst in Deutschland erscheinen soll, also noch ziemlich lange hin. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, geht, wie der Fall aufgelöst wird. Ich will jetzt hier nichts vorspoilern. Lest euch einfach dann selber durch. Ja, soweit war es dann in diesem Band, der Inhalt. Ich denke, jetzt können wir nochmal kurz über den Organisationsfall diskutieren. Ich habe es eigentlich schon so gut wie vorweggenommen. Jetzt mit dem letzten Fall. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Naja. Ja. Ja, Christian, was denkst du denn mit diesem Zitat, dass er fallen gelassen wurde? Haben wir auch schon im Vorfeld über den Formcast schon Was mal für ein drüber Zitat? gesprochen? Das mit dem heißen Kaffee und so weiter. Da hatten Ah, mit dem wir. heißen Kaffee, da haben wir ja schon diskutiert darüber. Ja, also wir waren eigentlich beide der Meinung, dass der heiße Kaffee quasi was negativ darstellen soll und damit quasi Subaru auf Connens Seite ist. Also ich habe diskutiert so, heißer Kaffee. Im Sommer tut man vielleicht keinen heißen Kaffee servieren. Warum ist es dort im Sommer? Naja, einmal hat Gosho Aoyama schon öfters also Schnee gezeigt in den Mangas und deswegen ist es schon mal nicht Winter auf jeden Fall. Und Und zweitens, der Fall ist auch vor einem Jahr in Japan erschienen. Daher so, kann man das vielleicht auch. guter Grund. Also auch im Sommer. Ja, das. Ja, mach ruhig weiter mit Ja, deiner und Theorie. Jody hat eben mal einen Eistee getrunken und so in diesem Café da, wo Akai ihr eine Nachricht hinterlassen hat. Und also es deutet auf Sommer hin und einen heißen Kaffee trinkt man wahrscheinlich nicht im Sommer und deshalb wahrscheinlich was Negatives und Kaffee soll wahrscheinlich den Gegner eher durch Koffein ein bisschen nervöser machen oder sowas und den damit die quasi unüberlegt vorgehen und es quasi einen Colin Vorteil bieten soll. Vielleicht mal der Organisation auf die Spur zu kommen oder vielleicht mal einen bedeutenden Schlag gegen die auszuführen oder sowas. Also so habe ich das interpretiert, positiv für Conan und dass Subaru gegen die Organisation ist. Ja, genau, so habe ich es auch eigentlich auch interpretiert. Und ja, vor allem, dass die Kerle nervös in ihrem Versteck auf die Beute lauern, das ist schon auch wieder so ein kleines Indiz. Wenn die nervös darauf lauern, dann stellt eigentlich die Organisation auch wieder negativ ins Licht. Und ja, nachdem er die ja gesehen hat, vorm Kaufhaus, dass sie selber nicht eingreifen im Kaufhaus, sondern einfach davor warten und nervös sind. Ich denke mal, ich hatte auch schon mehrmals die Theorie oder bin der Ansicht, dass Okia irgendwie zum FBI oder zur CIA gehört, obwohl ich eher CIA denke, oder dass er irgendwie auf Conans Seite steht. Das muss auf jeden Fall logisch sein. Wenn er zur Organisation gehört, dann hat er einfach nur ja, was Falsches vorgetäuscht, was eigentlich gar nicht stimmt. Obwohl das eigentlich gegenüber der Verkäuferin eigentlich keinen Sinn machen würde. Naja, dann hat er ja auch noch den Typen gesehen, der ja wie Akai aussieht und hat dadurch halt ist auf die Organisation gestoßen. Ich weiß nicht warum. Das müsste man alles später nochmal. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal wieder raus. Ich weiß nicht. Ich glaube, soweit ich das heute im Anime gesehen habe, also heute am 10. Juli, wird das im Anime noch extremer dargestellt, dass Okiya so ein bisschen, nachdem er den gesehen hat, dass er so ganz mysteriös tut und Im Manga kommt es irgendwie nicht so rüber, finde ich. Das ist im Anime, haben die das extrem dargestellt. Ich muss hier mal das Irrtum aufräumen, dass es ist gar nicht so, wenn ihr den Manga nicht gelesen habt. Also der wird da auf jeden Fall nicht so dargestellt. Ich weiß auch nicht, ob dieser Mann, der so wie Akai aussieht, Okiya überhaupt gesehen hat. Das sieht weder im Manga noch im Anime danach aus. Ich weiß nicht. Wenn ihr Hä, den. nochmal. Also. Ich glaube, Akai, also dieser Typ, der so aussieht wie Akai, hat Subaru Okiya nicht gesehen im Kaufhaus. Oder glaubst du das? Hast du Ich irgendwas glaub gesehen? das. Ich glaub das. Also irgendwo auf einer Seite hat es irgendwie so ausgeschaut, als hätte er ihn gesehen. Aber war natürlich irgendwie bloß ein komischer Blick und das weiß man nie, ob das überhaupt wahr ist. Aber wenn es Akai ist oder diesem Typen tut mir eine gewisse Intelligenz zuweisen, weil er ja weiß, dass was Gefährliches passiert und quasi Conan gerettet hat beim Banküberfall und deswegen denkt man ja, dass er eine gewisse Intelligenz hat und deswegen sollte der Subaru natürlich aufgefallen sein während des Ganzen. So sehe ich es. Ja, obwohl, wenn er, vielleicht sieht er ja Subaru auch nur als einfachen Charakter an und nicht so als, der ist ja eigentlich auch nur ein normaler Mensch, der da rumsteht. Wenn er den wirklich gesehen hätte, dann würde er, also wenn er ihn bemerkt, wenn Subaru mehr wäre als ein normaler Mensch, dann hätte er sicherlich auch schon, wäre er sicherlich auch aufgefallen und hätte da, naja. Man sieht hier im Manga auf jeden Fall ganz deutlich, wie er da hinguckt. Wie er den Blick von Okiya spürt und dann zurückguckt, aber da ist dann keiner mehr und der sucht dann auch irgendwie ein bisschen so. Aber im Anime sieht es irgendwie ein bisschen anders aus, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das wegen der Zusammenhänge ist, dass die Bilder im Manga so voneinander abgetrennt sind und ja, ich weiß eigentlich auf jeden Fall auch nicht ganz genau, ob ihr das gesehen habt. Ich weiß auch nicht wirklich, was das damit zu tun hätte, aber ja. Wenn er ihn gesehen hätte und auch so ein Licht aufgegangen wäre, wie es ihm ja hier auch tut, wie es ihm hier auch tut, egal, wie ihm das Licht hier auch aufgeht, dann hätte Subaru Okiya auf jeden Fall eine größere Rolle auch in der zukünftigen Handlung von Detective Conan. Ja, was mich auch wundert, ist, dass Jin, als hier der Mann rauskommt, sagt Akai Shuichi oder Shuichi Akai im deutschen Manga. So als wüsste er, dass es sich dabei ihm um Akai handelt. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Er hat ja auch vorher schon mal gesagt, dass er ihn selber gerne nochmal umbringen würde. Und vielleicht hat er deswegen ja Chianti nicht schießen lassen. Aber ja, man weiß es nicht. Ich denke auf jeden Fall mal, dass wir da in Zukunft noch genauere Informationen darüber erhalten werden. Und ja. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Spekulation zu hast, ob da irgendwie, warum denn jetzt Chianti nicht schießen sollte oder. Für mich macht das auf jeden Fall alles keinen Sinn. Das müsste Ja, einfach auf irgendwie, jeden das war Fall. auch komisch mit dem Boss da. Was hat denn da Wermut gemeint? Also, eigentlich hatte, wenn ich so denke, wie es ist, dann hatte ja eigentlich Jin die Freigabe, Chianti zu sagen, dass Shuichi jetzt tot ist oder sowas. Shuichi erschießen soll halt. Also, wenn man das so versteht. Also, es scheint ja so, dass Wermut quasi die Erlaubnis vom Boss hat. Also, dass die Erlaubnis vom Boss haben, ihn umzubringen. Also, ich sehe, das finde es irgendwie komisch gemacht irgendwie. Ja, vor allem auch diese Konversation zwischen Jin und wo dann Wermut ankommt. Dann fragt Jin Wermut, und hast du seine Erlaubnis? Und dann antwortet Wermut, ja, der Boss ist die Vorsicht in Person. Wenn er über eine Brücke geht, dann reißt er sie hinter sich ab. Das hat irgendwie gar nichts damit zu tun. Aber sie antwortet halt, dass er, und hast du denn seine Erlaubnis? Ja. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich da so ein bisschen, was da so ein bisschen Sinn ergibt, der Rest mit der Brücke und so abreißen, das hat irgendwie, das verstehe ich gar nicht. Da müsste bestimmt später auch noch irgendwas dazu kommen, von wegen, warum er denn die Brücke abreißt und was weiß ich was. Da müsste auf jeden Fall denke ich mal, es wird später auf jeden Fall noch eine Fortsetzung zu diesem Fall geben, wo dann auch wieder der Mann auftaucht und dann auch Jody hoffentlich wieder und die Organisation, wo es dann nochmal so richtiges Treffen gibt. Ja. Sonst würde ich sagen, war es das soweit mit diesem Band. Ich hoffe, wir haben euch da ja, ein bisschen näher bringen können, worum es denn darin geht. Und Okay, da würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle auch mal. Ein Outro ist heute leider nicht mehr drin. Wir sind heute ziemlich notgedrungen dazu veranlasst worden, hier zu zweit aufzunehmen, da der Band ja erst am Montag erschienen ist. Und ja, Christian ist heute extra nochmal für den Conlon-Cast durch halb Deutschland gereist oder in die nächste größere Stadt und hat sich den Cast, den Band gekauft. Ja, von daher würde ich sagen, machen wir heute kein Outro und dann hören wir uns nach der Sommerpause wieder, dann haben wir auch hoffentlich wieder neue, ja, nicht neue, sondern die anderen Mitglieder auch wieder mit dabei, die dann auch wieder motiviert sind, hier teilzunehmen. Und dann, ja, werden wir dann auf jeden Fall wieder fleißig für euch casten. Und ihr werdet auch in unserer Sommerpause noch einen speziellen Cast von uns erhalten. Den Inhalt werde ich hier noch nicht sagen, das ist halt ein Überraschungscast, wie auf unserer Seite auch steht. Ja, ich würde sagen, beenden wir das Thema hier an dieser Stelle und dann sage ich Tschüss, bis nach der Sommerpause dann. Ciao.